Hast du auch eine Schlankheitskur gemacht? Oder? Ein bisschen. Ach, es ging von allein. Ja, ja. Das hilft immer. Wenn man den Kandidat kein Süßes gibt, dann geht er von allein. Kohlenhydrate überhaupt keine geben. Was? Kohlenhydrate überhaupt nicht, nur nichts Süßes, oder? Kartoffeln ist ja auch, wird ja auch süß. Süßkartoffeln. Nee, wenn eine Kartoffel mit dem wird süß. Ja, ja. Wird alles super. Ja, eben. Weißbrot genauso, wird alles wieder Zucker. So. Ruhe jetzt! Ruhe! Oh Gott, oh Gott. Ruhe! Silenzium! Ja, grüß Gott. Noch einmal. Zur Liebe ist die größte Lüge. Traude macht uns fertig. Gibt es mehr oder weniger Lüge? Ja, Liebe ist die größte Lüge. Habt's nicht geglaubt, wa? Ihr glaubt mir nichts. Wissen. Der muss man nachschauen. Das kann man, das kann man, was du erzählst. Das kann man, ich glaube, du machst einen Scherz. Das mache ich immer, aber. Eben. Nun muss man auch nur mal sicher gehen, ne? Man glaubt mir nichts mehr. Aber es ist, das habe ich eigentlich dran gearbeitet. Wenn der Ruf erst richtig ruiniert ist, kann man erzählen, was man will. Der lügt sowieso. Der flunkert doch die ganze Zeit. So, Fragen zum. Was willst du denn noch hier? Vielleicht machst du mich noch mal ein bisschen wach. Ich soll dich wach machen. Was machst du denn noch hier? Ja, weil das ist ja schon verabschiedet. Ja, hat sich schon dreimal verabschiedet und ist immer noch da. Da muss ich auch nochmal zurückfahren. Ja, dann Magdeburg hin und her. Ja, ja. Siehst du? Nur wegen dir. Oh Gott. Jetzt bin immer schuld. Passt zum Thema. Jetzt passt zum Thema, ja. Nur wegen dir bin ich so tief gesunken, heißt es. Nur wegen dir bin ich zurückgeblieben. In der Schule? Zurückgeblieben. Ein Sitzenbleiber. Hinterblieben. Ich treffe immer nur Sitzenbleiber. Der ewige Schläfer. Justament nicht wach werden. Justament? Justament nicht wach werden. Gut. Der wache Schläfer wäre auch zu viel. Gut, Fragen zum. Zur größten Lüge. Zur größten Lüge. Liebe. Schon das Wort lässt einer schauern. Take a shower. Schon fürchtet man sich. Das Wort macht Furcht, ne? Liebe. Ja, immer dieses, muss man wissen, ob oder ob nicht. Liebe ich das jetzt oder liebe ich das nicht? Liebt es mich oder liebt es mich nicht? Aber es ist so interessant, in Amerika oder in diesen Gegenden ist I love you und so, das kommt ihnen ständig, bei jeder Kasse, überall kriegst du das serviert. Und ein Deutscher, dem kommt das kaum über die Lippen. Weil das ein ist Deutscher wie, darf wie, das nicht sagen. Ja eben, das ist wie ein Heiratsversprechen. Nein, Heiratsversprechen, ja, musst du heiraten. Unglaublich. Also diese ich sag das nie. Ja. das lasse ich bleiben. Ja, es ist halt so, wenn, das war damals teuer, wenn du gesagt hast, ich liebe dich, es war wie verlobt und dann ist es ein Eheversprechen und hinterher musst du Abstand zahlen. Ist so. Ja, ist bei einer Wohnung, die du nicht kriegst. Du hast sie nie bezogen. Das ist wie heißt es dann? Es gibt ein Wort dafür, was dann bezahlt werden muss. Angeld. Nein, Angeld. Nicht bei der Wohnung, bei der Verlobten. Ablöse. Nein, Mitgift kriegst du, wenn du sie heiratest. Auch nicht Unterhalt, nein. Das heißt Kranzgeld, was, also die verpasste Freude, diese Fassgabe. Das nennt man Schmerzensgeld eigentlich. Man könnte es auch Schmerzensgeld nennen. Entgangene Freude. Er weiß doch gar nicht, was es ist. Die hat dreimal geheiratet. Die hat das nie erlebt. Wie oft ist sie geschieden? Die sind alle gestorben. Guck, wie sie sich freut. Seine Oper umschreiben. Nein, die, das ist die lustige Witwe. Ja, sag ich ja. Umschreiben? Die Fürstin ja, der auf Liebe. Christa. Christa, die lustige Witwe. Genau. Okay. Ich bin ja nicht die Einzige. Gibt's ja noch Du musst dich jetzt nicht entschuldigen, Christa. Na gut. So, noch andere lustige Liebesfragen. Dann haben wir es hinter uns. Ja. Andere Fragen? Lass uns fasten. Lass uns fasten? Hassen. Hassen. Lass uns fasten. Hass. Ich bin der Hass. Goto. Ich bin der Hass. Und bring die Liebe mit. Im Sausisch. Von der Sternmitte irgendwo. Ja, genau. Ja. Jeder kennt den Scheiß. Ja, ja, ja. Wer nichts kennt, Song, aber das kennt er. Song. Oh, ja. Von den Humpes ist das. Nicht Annette Humpe. Von der Punk-Lady. Und der Schwester. Ja. Und ein Österreicher. Jetzt gebt nicht an. Na, Flora. Ja, richtig. Ja, auch ein Proskopitz. Soll ich den kennen? Schon. Jetzt müssen wir die Humpesisters das kennen. Habe ich nichts von gesagt. Aber Godo. Da einigen wir uns jetzt auf Godo. Ja, ich stehe auf Berlin, wissen Sie. Warten auf Godo? Gut, ich glaube, ich werde mich jetzt in die Richtung irgendwo. Anton, ja? Bist schon näher gekommen. Bin vollkommen. Wie sagt man da? Spaced out. Spaghetti Monster. Nein, Spaghetti. Raute. Übereinstimmend, aber da gibt es ein anderes Wort. Das fehlt mir jetzt. D'accord. D'accord. Ja. Jetzt können wir zusammen singen, weil wir sind ja schon ein Chor. Dekor. Dekor. Dekoriert. Macht mich doch mal ein bisschen ernst jetzt. Es ist schwer, aber. Ruhrgebiet. So kann man sie ärgern. Ruhrgebiet sagt der Zoom. Hey, wir sind Rheinland. Rein ins Land. Ich habe ja in Düsseldorf mal gewohnt, wenn ich gesagt habe, ihr seid doch alles Ruhrgebietsleute, die hätten mich fast erschlagen. Aber die Ruhrpottler machen es genau umgekehrt auch. 20 Kilometer Distanz. Irgendwo muss man seine Grenzen haben. Ich finde trotzdem noch den, wie heißt das, Bottropper-Spruch? Den hast du mir doch erzählt, oder nicht? Mit Bochum ist alles schön. Oder Bochum. Woanders ist auch scheiße. Aber überlegst du es mal. Bochum ist alles scheiße. Nee, da war ein Kölner, da war einer aus Bochum, der sagt, wir haben den Spruch überhaupt des Seins, woanders ist auch scheiße. Sonst hält man es in Bochum nicht aus. Finde ich aber gut. Das ist, egal wo du bist, passt nicht. Das Gras ist immer grüner irgendwo anders oder die Frau des anderen ist besser, wo auch immer. Der Mann. Die Kölner Gruppe war schon sehr lustig. Wer? Die Kölner Gruppe, also wo die Talks aus Köln, habe ich den einen oder anderen gehört, die waren so niedergemischt, die waren sehr lustig, dass du da aufgehört hast. Ja. Ja, ich, es ist mir einfach zu spaßig da. Ja. Die haben mich letztes Mal, zwei, dreimal war ich im Kindergarten da. Ja, du hast aber andere Optionen. Auch schon länger. Wisst ihr, jetzt kriegt man Düsseldorfer Vorschläge. Nein, werde ich nicht machen. Nein, ich widerstehe jetzt. Auf keinen Fall. Keinen Fall. Puh. No, aber mach, stellt mir doch mal eine Frage. Nicht, ob ich nach Köln. Ne? Was? Jetzt willst du dich rauswinden, ne? Winden? Ah, ja. Welche Frage soll ich stellen? Frag dich mal. Zum Thema vielleicht. Warum ist die Liebe böse? Habe ich nicht, steht doch da gar nicht. Warum ist die Lüge? Warum ist sie eine Lüge? Warum ist sie die größte Lüge? Alles, was du aussprichst, ist eine Lüge. Alles, was du fühlst, ist eine Lüge. Das ist das griechische Paradox. Paradox. Ja, wenn ein Grieche sagt, alle Griechen sind Lügner. Naja. Ja. So alle Kreter, Krähen. Kreta. Gut. Haben wir es? Es wird schon stimmen, was du sagst. Ja. Das sind Aussagen. Hauptsache dir geht's gut und so. Ich lüge dich. Na gut. Ja, aus der hinteren Ecke was? Aus der Ferne? Nichts aus der Ferne? Und was ist keine Lüge? Wirst du nicht finden. Alles, was du findest, sind ein Lügner erst und dann ist immer der Lügner findet. Aber auch wenn ich sie finde? Was? Die Lüge? Na, also das, was keine Lüge ist, auch wenn ich es nicht finde, und ich will jetzt sagen, gibt es sie, weil dann kenne ich schon, was da kommt. Wer gibt's? Naja, wenn du sagst, auch keine Lüge, muss ja auch das, was du nicht findest, ist eine Lüge. Ja, aber meine Frage war ja, was ist keine Lüge? Ja, du wolltest ja gerade auf was sauerst, dann, wenn ich, muss ja das sein, was ich nicht finde, keine Lüge sein. Hast du ja gerade so in die Richtung geschildert. Aber ich habe dir auch gesagt, das ist auch genauso eine Lüge. Aber wenn ich es nicht finden kann, ist es ja doch da. Sonst. Was kannst du denn nicht finden? Auch die Vorstellung, die du nicht findest, ist eine Vorstellung. Oder nicht? Es bleibt eine Vorstellung. Also im Finden findet sich nicht, im Nicht-Finden auch nicht. Was bleibt dir da noch übrig? Weder noch. Weder im einen noch im Nichts. Haben wir ja festgestellt, auch weder noch ist schon eine feine Definition. Ah. Wo waren die Korinthen? Was? Ich muss von Korinthen. Die Griechen wieder. Aber wenn alles eine Lüge ist, warum ist dann die Liebe die größte Lüge? Ja, weil sie dich an allem festhalten lässt. Da klebst du mit an dem ganzen Scheiß. Das ist der Leim, der dich an diese ganze Welt, an deinen Körper, an alle Lügen festgeleimt hat. Also da. Ja, die Selbstliebe, die lässt dich ständig nach dir selbst Ausschau halten. Das ist der Antrieb, der dich ständig noch wieder in Gang hält. Die Liebe zu dir selbst und aus der Liebe zu dir selbst, dich kennen zu wollen oder zu müssen. Oder in jeder Ebene. Wenn du den Körper als dein Geliebtes, dann bist du, kümmerst dich um den Körper, liebst dein was auch immer, immer dann. Es fängt klein an, egozentrisch, dann wird deine Familie, dein Land, dann kämpfst du für das auch noch. Und Liebe ist also auch die Wurzel von Krieg dann. Du willst etwas, was du mehr liebst, als vor dem anderen verteidigen, das Ganze. Oder? Alles gehört von diesem ersten Selbstliebe aus. Könnte man sagen, dass die Liebe ein Geliebtes voraussetzt? Dass der Geliebte schon ein Lügner ist. Und dass es schon eine Lüge ist. Oder etwas Falsches, nenn es wie du willst, so eine Vorstellung. Der Geliebte ist schon eine Erfahrung. Aber und der Geliebte ist dann natürlich die Wurzel von allem Lieben und schafft er sich ein Geliebtes und sein Geliebtes selbst, sein inneres Geliebtes und sein äußeres Geliebtes, das Ganze, was dann aus der ersten Wurzelidee von Ich, was der Geliebte ist, anfängt. Also mit Liebe ich schon etwas limitiert? Nein, es ist nicht limitiert, es ist einfach eine Erfahrung von Beschränktheit. Woher weiß ich, dass das dann eine Lüge ist? Ja, Lüge nennt man es nur, weil es eben leer ist, weil es dir nichts bringen kann. Also normalerweise denkt man, die Liebe bringt einem eine Wahrheit oder eine Freude oder dass die Liebe einem was bringen könnte oder mehr machen könnte. Und das ist die Lüge. Also die große Lüge, dass Liebe dich erfüllen kann oder dich vermehren oder irgendwas. Zumindest, dass du denkst, sie könnte dich erfreuen, dass du sie brauchst. Das ist die Liebe. Also die Liebe, die du kennen kannst, die dich dann verführt, zu glauben, dass du sie brauchst. Das ist die Liebe. Du bist mit und ohne Liebe. Die ist nichts Schlechtes oder irgendwas. Bloß die Liebe ist die Verführung. Also Temptation oder irgendwie. Für dann alles andere. Eine Triebfeder. Und eine Leidenschaft, die daraus entsteht. Aus der Liebe. Also so eine Wurzel für das ganze Folgende. Die ganze Passion Christi, das ganze leidenschaftliche sich suchen, das ganze was immer, kann ja nur die Liebe bringen. Und dass man sich überhaupt mit etwas identifiziert, kann man ja nur aus Liebe machen. Du würdest doch nicht mit dem Körper überhaupt in Verbindung bringen, wenn du da nicht so eine Liebe empfinden würdest. Halt. Und dann versuchst das Beste draus zu machen und na, also Liebe ist so ein Synonym für Haftung. Man haftet an etwas. Und taucht erst mit dem zweiten, mit der Trennung auf. Nein, nein, es fängt mit dem Gewahrsein an. Das ist der erste Spiegel, in den du dich selbst verliebst. Ja. Es fängt schon beim ersten Gefühl von reinstem Sein an. Da verliebst du dich in etwas ganz Unschuldiges. Das Gewahrsein, da fängt die erste Liebe an. Und dann kommt aus dem Gewahrsein ein bewusstes Sein. Das ist auch noch okay. Aber aus beiden zusammen dann, Adam und Eva, da kommt dann dieses ganze polare System von Kinder und dann streitet man sich um die Kinder. Und dann ist Kain und Abel da, die Polarität, wo Kain sich mit Abel dann haut. Das ist das Ende von Liebe dann, da wo die Kinder sich um das Erbe hauen. Welcher Vater liebt mich mehr? Wer ist der Favorit? Oder das ganze, die Leichen davor, die beiden, die sich da vorne dann so versuchen zu verhalten, dass sie geliebt werden von ihrem Vater. Da ist das Drama, das ist Leha, das ist Shakespeare, das ist alles Mögliche. Ja. Also keine absolute Wahrheit. Keine was? Keine absolute, gibt's nicht, dass du sagst, das selbst entspricht der Liebe oder Gott ist Liebe. Das ist auch wieder eine Lüge, wenn du sagst, das Selbst ist Liebe, dann machst du es ja schon wieder relativ. Ja. Egal, was du dem Selbst für Namen gibst, es ist alles Schrott. Okay. Ja. Auch wenn du es Selbst nennst, ist ja auch schon wieder. Ist ja nur das Neutralste, was du sagen kannst. Mhm. Gott ist ja dann schon wieder, jeder hat eine andere Vorstellung von Gott, aber Selbst, das ist dann neutral scheinbar. Ja, ja. Darum nennt man es selbst und nicht Gott, weil für einen Islamisten ist Gott ganz wer anders als für einen Christen. Ja, ich habe nur gedacht, bei Gott sind noch nicht zwei. Und wenn man das klar sind da zwei. Bei Gott? Klar. Wenn Gott Gott kennt, sind zwei Götter da. Gott, Gott. Ja, ist doch. Wo gibt es denn sonst einen Gott? Hm? Sag mir. Hier. Ich kaputsche. Das ist Götterspeise vielleicht. Er wird auch dich vernaschen, Michael. Ich freue mich drauf. Da wartest du drauf, ha? Im Moment musst du noch mit Göttin dich abgeben. Ja, warte, die mich nicht vernaschen. Warte, wenn Gott dich vernascht. Das wird dein letztes Stündlein gewesen sein. Mhm. Wenn Gott in dir kommt. Mhm. Boah. Boah. Das hat er jetzt bildlich. Ja, ja. Dein letztes Mal war das. Dann ist Matthäus am letzten. Dann platzt dir der Dickdarm. So plastisch wollten wir das gar nicht. Was macht man mit denen? Ich glaube, ja, er unterhält sich alleine. Ich glaube, ich habe das verdient, oder was? Ich kann mich nicht beschweren, oder könnte man noch? Ja, das ist in Liebe. Ja. Liebe verzeiht sofort, oder was? Ja. Entschuldigung, bitte. Ja. Okay, noch was? Martin. Ich habe das gehört, dass man sich, so wie ich es verstanden habe, auch lebensabschnittsweise Freundschaften sucht, um sich zu bestätigen, zum eigenen Selbstbild. Lebensabschnittspartner. Na, Freundschaft. Da schneidet man sich das Leben ab und hat einen Partner. Was für ein Wort, ne? So eine Wortschöpfung, das ist ja schon, das ist echt kreativ. Ein Lebensabschnittspartner. Ja, da hat man einige von nach einer Zeit. Hätte man sich auch, da sollte man sich mal eine Schnitte von abschneiden. Also was von einer Erfahrung mitnehmen. Aber macht man es? Nein. Man fällt wieder auf den nächsten Abschnitt rein. Ich habe jetzt auch mehr nicht auf Beziehungen, Mann, Frau, sondern Freundschaften, Freunde. Freund, bist du jetzt wo gelandet? Du hast das Wochenende gesagt, wieder auf dem Wochenende. Es ist Wochenende. Jetzt ist ja. Gibst du jetzt wieder an? Gibst du jetzt an, dass du Freunde hast? Du hast gesagt, man unterhält auch Freundschaften, um sein Selbstbild damit zu bestätigen. Ich habe gesagt, das könnte man Bekanntschaften nennen. Bekanntschaften heißt, der eine kennt einen und man wird erkannt. Genau. Das sind Bekanntschaften, aber keine Freunde. Freunde bringen einen um sofort. Wenn du wirklich einen Freund hast, bringt er dich um. Da muss man aufpassen, bloß keine Freunde haben. Bekanntschaften ist okay, aber Freunde? Liebe tötet. Ach so, ist Liebe. Ja. Das war jetzt ein super Anna. Ja, wisst ihr, da war Erkenntnis. Ja. Bekennende Bekannte. Hm? Und dann kommt ja dann auch Anziehung und Sympathie ins Spiel. Boah. Furchtbar. Und das ist ja dumm, gell? Ja, hör mal, du hast zu etwas eine Sympathie und zu was anderem eine Antipathie, das ist doch schon furchtbar. Kann das Liebe sein? Ich denke, Liebe ist blind. Macht. Ja, es ist doch dann, Liebe macht blind, also bist du blind. Da ist doch keine Partie oder Antipathie. Gut, geschweige denn Sympathie. Oder Empathie. Eine gute Partie will man haben. Als, da muss man sich also angleichen oder wie? Es müssen die sympathischen Sachen überwiegen, damit man überhaupt den dann Freund nennt. Oder bekannt. Elefanten unter sich. Man muss auch mögen, wenn sich einer schniest, wie er sich schniest und ob er sich schniest und ob er bläst dabei oder ganz sanft hupt. Das ist jetzt die Anleitung zum Schneiden. Nein, es gibt Geschmacksfragen dann. Genau. Wie kann man es hören, wenn einer, zum Beispiel. Wahnsinn. Oder ob man, zum gleichen Meister geht oder so, ist auch Geschmacksfrage. Was, da gehst du noch hin? Den hält doch keiner aus. Der ist doch schon lange tot. Der ist doch schon letztes Jahr gestorben, da gehst du immer noch hin. Liest du ihn immer noch? Also was ist jetzt mit deinem Lebensabschnitt? Bekannt. Mich interessiert der Titel dieses Talks in Bezug zu Freundschaft. Also wer Freunde hat, muss sich um seine Feinde nicht kümmern, so heißt das. Oder, nee, Gott kümmere dich um meine Freunde, was, um meine Feinde kann ich mich selber kümmern. Auch du, mein Sohn Brutus. Es sind meistens die Freunde, die von hinten stechen. Weil du drehst, kannst du einfach, Freunden drehst du dich ja deinen Rücken zu. Deinen Feinden bist du immer, trittst du gegenüber. Die fallen dir in den Rücken. Oder nicht? Soll schon vorgekommen sein, oder? Hat man von gehört, ne? Hat man auch selbst vielleicht auch schon gemacht. Ja, bei Ehen. Eigentlich sollen ja Ehepartner Freunde sein. So. Aber wenn sie sich dann scheiden, werden sie den größten Feind oder so. Also aus der größten Zuneigung kann man auch die größte Abneigung kommen. Bei Freunden das Gleiche. Wenn einer sich hintergangen fühlt, dann wird er zum Feind. Dann können ihn sofort. Es ist, nichts ist sicher. Das, was du am meisten magst, ist dahinter auch hast du am meisten. Je nachdem, wie intensiv die Freundschaft war, ist auch hinterher der Hass. Verrückt, ne? Du hast ja auch Enttäuschung. Enttäuschung ist gut. Entrauung. Du hast dich getraut und dann weißt du, was du davon hast. Ja, die Enttäuschung, dass man sich getäuscht. Dass man reingefallen ist. Wie immer. Ja, wenn man sich selbst vertraut, wenn man sein eigener Freund ist und enttäuscht sich ständig, dann wird der nicht los, den Affen. Ne? Ach, was ist das Thema überhaupt? Liebe ist die größte Liebe. Okay, es ist 4, ich muss jetzt los. Dann hau doch endlich ab. Ja, mach ich auch. Musst mir doch nicht erzählen. Ich weiß mich jetzt selber raus. Zieh dich draußen an. Es wie das umgekehrte Striptease. Du weißt doch, aus die Mühe komme ich doch. Mach's schlecht. Ist nicht seins. Diese Verführung ist überall. Ja. Führ dich gut. Aber das, dann kann man dann, wie du schon vorher vielleicht auch gesagt hast, es geht einfach zum ersten Punkt zurück zum Gewahrsein. Die erste Verliebtheit. Ja, da fängt der Schätzchen fliegen, bla bla bla. Da fängt die Notwendigkeit an. Die Notwendigkeit. Da ist einer, der die Not hat. Weil da ist möglicherweise ein Einsamer, der dann aus der Einsamkeit heraus sich etwa eine Vorstellung schafft von etwas Weiben und dann, naja, dann kommt der ganze Zinnober hinaus. Genau. Das haben wir eigentlich auch schon gehabt, das Thema vor 10 Jahren. Das hatten wir immer wieder. Also da, wo einer ist, der in seiner existenziellen Krise steckt, dass es ihn gibt, also das ist ja schon eine Krise, dass es da einen gibt, den es gibt, und dass der dann ohne Zweites natürlich die Krise dann möglicherweise die Idee kriegt, dass man durch Liebe oder ein etwas Geliebtes, ein etwas Zweites dann diese Einsamkeit überwinden kann, könnte man sich ja vorstellen. Also, ich meine, du könntest sagen, der Gott, der einsame Gott, der sich kennt, dann sich ein Gegenüber schafft oder eine Möglichkeit aus Liebe zu sich selbst, möglicherweise alle Räume, alle Zustände, alle Möglichkeiten schafft, wo er die sogenannte, was auch immer, dieses unbequeme Dasein verlassen könnte oder na, zumindest harmonisieren kann. Oder. Und Liebe ist eine Idee von Harmonie. Wenn du etwas liebst, bist du harmonisch mit ihm oder ist eine Seelenpartnerschaft. Diese ganzen Ideen von Soulmate und da ist das, was für mich gemacht ist und mit dem kann ich dann sein. Der stört mich. Es geht immer nur um Nichtstörung. Ja. Nicht gestört sein. Zusammen sein und nicht gestört sein. Das nennt man Liebe. Weil sobald die Störung wieder mehr zunimmt, nennt man es dann Hass. Weil dann möchte man es weghaben. Und Hass ist, dass man es liebt. Aber Anfang ist die Idee von Ungestörtheit, von Frieden zwischen zwei. Das ist die Idee von Liebe. Aber die ist labil, die ist ganz fragil. Da muss sich das andere auch so verhalten, dass es nicht gestört, dass es dich nicht stört. Wie man will. Ja, das ist eine Erfahrung, die jeder gemacht, also jeder macht ständig. Das heißt, es gibt die Suche nach diesem Zweiten, mit dem man nicht stört? Nein, es gibt die Suche nach Frieden. Alleine ist man nicht im Frieden mit sich, dann sucht man sich also etwas anderes, was möglicherweise Frieden bringen könnte. Aber das ist ja doch ident mit der Selbstsuche, Bewusstsein auf der Suche nach sich selbst. Nein, das Frieden selbst ist immer ein Synonym für Frieden. Frieden ist das absolute Ziel. Und wenn du danach suchst, bist du ständig in Unruhe. Also die Ruhe, die du suchst, macht dich unruhig. Ja, ist klar. Weil es eine Vorstellung ist. Und diese Unruhe kannst du nicht abschaffen, weil die Ruhe wirst du nicht finden. Also, aber die Liebe zu der Ruhe lässt dich nach der Ruhe suchen, aber die Ruhe ist unfindbar. Also die Unruhe wird immer sein. Ja, also was tun? Also die Liebe zu dir selbst, was Frieden ist, deine Natur ist Frieden. Aber in dem Moment, wo du eben dich kennst, ist schon ein Störenfried da. Ein Störenfried. Das stört, dass es dich gibt. Und dann möchtest du wieder aus dieser Störung raus. Aber weil du die Störung abschaffen willst, wird die Störung real. Und dann ist der Störenfried real und dann möchte der Störenfried... Das ist ein Zirkus ohne Ende. Und da ist noch keiner rausgekommen. Und um zu sein, was man ist, muss man auch nicht rauskommen. Ich kann nur sitzen und sagen, schau, ist beim ersten Wachwerden einer wach geworden? Ist das wirklich real, dass es dich gibt als Existenz? Bist du auch ohne die Erfahrung von Existenz? Das kann ich immer nur darauf hinweisen. Ich kann dich da nicht so machen. Das Verstehen hilft auch nichts. Ich kann nur hinweisen. Mehr nicht. Ist was passiert beim Gewahrwerden, beim Wachwerden? Als Wachheit ist. Gab es da ein Wachen? Und kannst du den verhindern? Kannst du diesen Gast, der morgens wach wird oder überhaupt gekommen ist als ich, kannst du das verhindern? Oder musst du das? Kannst du den loswerden? Alle deine Versuche, diesen Gast loszuwerden, haben nicht gefruchtet. Desto mehr du ihn loswerden, desto realer wurde er. Also was machst du mit dem Gast? Wenn du freundlich bist, hilft nicht, weil so freundlich geht gar nicht. Wenn du ihn raushaben willst, wird er noch ekliger. Hilft nichts. Du versagst ständig und du bist nicht der Erste. Buddha hat versagt. Sogar Buddha hat versagt. Und sein Versagen ist die Realisation, du kriegst die Realisation nicht weg. Den realisierenden Gott, du musst mit ihm und ohne ihn sein. Weil du bist mit und ohne ihn. Und der realisierende Gott will immer versuchen, sich zu realisieren. Diese erste falsche Ich-Idee, der Schöpfergott, die Schöpferidee, versucht immer in seiner Schöpfung Frieden zu finden. Aber er findet sie nie. Unmöglich. Weil es da eine Getrenntheit gibt von Schöpfer und Schöpfung, wird da nie Frieden sein. Also Frieden ist nie verloren worden und kann deshalb auch nicht gefunden werden in irgendeinem Schöpfungsakt, was man dann Liebe nennt. Guck, 7 Milliarden Schöpfungsakte laufen rum. Todpunkte. Ist das jetzt eine Erklärung? Das ist keine Erklärung, das ist ein Hinweis auf die, auf dass du dich immer unbefriedigter fern wirst. Es gibt nur unbefriedigende Erfahrungen. Von Anfang an. Ist schon sehr unbefriedigend. Nee, es ist ein ununterbrochenes Unbefriedigtsein. Und ich sitze hier und sage, sei froh, dass du nur Unzufriedenheit erfahren kannst. Wenn du den Frieden erfahren könntest, wärst du ja getrennt von ihm. Das wäre ja noch, das wäre ja die Hölle, wenn es wirklich möglich wäre. Wenn man Frieden haben könnte, wenn man Frieden finden könnte, was wäre denn das für ein relativer Scheißfrieden, den einer haben kann, der dir gehören könnte? Das weißt du wahrscheinlich schon intuitiv. Was mir gehören kann, ist Scheiß. Ein Scheißfrieden. Das klingt. Das klingt. Das klingt. Sei froh, dass du unzufrieden bist. Dann ich habe dich nicht gesagt. Ich hab gesagt, sei froh, dass du eine Unzufriedenheit erfahren kannst. Ich habe nicht gesagt, dass es deinen Unzufriedenen gibt. Jetzt, du wiederholst gerade eine Minute später schon falsch. Das ist Minute. Jetzt. Was? Das war eine Sekunde später schon falsch zitiert. Das ist mein Schicksal. Ich schweige denn ein Jahr später. Was soll denn daraus werden? Kann ich was für meinen Referenzpunkt, der das so sieht, so hört? So klar kannst du das. Wer sonst? Wer kann sonst was dafür? Totalität. Und ist er verschieden von ihr? Selbst schuld. Wer soll sonst schuld sein, als das, was Anton ist? Selbst schuld. Er kann keinen anderen verantwortlich machen, keine Totalität, keinen Gott oder irgendwen, weil er ist immer selbst schuld. Und du bist selbst schuld und ihr seid alle selbst schuld. Also wenigstens unschuldig. Maximum culpa. Unschuldig, das würde noch gehen. Auch das nicht, du bist absolut schuldig. An dem ganzen Scheiß. Nur du. Kannst du das ertragen? Ja. Ja. Tragen geht nicht, aber sein ist kein Problem. Die Schuld zu sein ist kein Problem. Das braucht man gar nicht tragen. Aber das intellektuell oder verstandesmäßig überhaupt zu, das ist unmöglich, das zuzulassen. Keine Chance. Das kann man auch gar nicht ersitzen, sagt sie. Das kann man im Sitzen nicht aushalten. Muss man liegen. Jetzt macht sie Striptease hier. Wow. So fängt es an. Fängt, der gestiefelte Kater macht sich erst die Stiefel frei. So, ja. Jetzt haben wir den Schuldigen. Wollen wir ihn jetzt ans Kreuz nageln? Schon geschehen. Ja, das ist doch Jesus, der die ganze Schuld übernommen hat, für alles. Das ist doch der Hinweis. Guck, gib mir die Schuld, wen kümmert's? Ich hänge hier drum rum. Schuldig oder nicht schuldig. Always look at the bright side of life. Ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum. Naja, wenn er schon die ganze Schuld hat, warum er hat dir einfach nur gezeigt, es ist gar kein Problem. Du verlierst nichts damit, indem du schuldig bist. Es macht dich nicht weniger oder mehr, ob du schuldig oder nicht schuldig bist. Guck mich an, ich bin absolut schuldig, um wen kümmert's? Es geht nur noch um wen kümmert's? Gib mir die ganze Schuld, ich brauche die nicht tragen, ich bin sowieso. Aber sich dagegen zu wehren da und den ganzen Zeug, das stinkt doch schon. Was? In meinem Fall stinkt's. Nein, stimmt. Stimmt. Schuldfrage geklärt. Ja, Martin. Das erste Gewahrsein sucht sich ein zweites, weil es allein... Das brauchst du gar nicht suchen, das ist schon da. Es ist schon das zweite. Der Raum ist doch schon längst da. Ja, ja. Okay. Wie kann ein Gewahrsein sein, ohne einen Raum, in dem der Gewahrsein ist? Also das Gewahrsein, die Eva wartet schon auf Adam. Eben, und da sind wir bei der Alltagsfrage. Alter? Wo ist meine Eva? Kleine Eva. Nein, aber ich wollte das echt... Also, ich will auf ein Statement Wert legen, wie es... Wert legen. Gewicht drauf tun. Ich war den Winter wieder bei mir in den Alpen und konnte dann in seinem Seitental spazieren gehen. Bei Im Seitental? Im Fluss, also Idylle ohne Ende, Gipfel links und rechts hinauf. Und dann, es ist schön, es ist irgendwie überwältigend, irgendwann, man kriegt nur Dankesgefühle, dass man jetzt dort sein kann und es ist Wald wie eine Liebe. Ich sage nicht, dann ist dieselbe Lüge, oder was? Oder soll man da durchgehen und cool sein? Von Baum im Winkel, Scheiß, Bombe drauf. Könntest also, du mir darüber was sagen? Ich würde sagen, Augen zu und durch. Manche sind schon schneeblind geworden dadurch. Ich habe keine Ahnung. Aber das, wenn du das sagst, das ist mehr Liebe und mehr Natur und das ist besser als das hier gerade, dann hast du ein Problem. Das hast du dann sowieso, wenn es Zukunftsabhängig ist. Können wir ja nicht davon. Also Martin, das ist schon das gesamte der alten Griechen beschrieben. Ja. Mit dem Sokrates, nicht Sokrates, dann mit dem Platon. Der an der Insel der Sirene verbringt. Pathos. Dieser ja. Augen zu, ja. Wer bringt jetzt die ganzen Dinger durcheinander? Na, weil Sirenen. Wenn die Sirenen sollen, soll man ins Luftschutzbunker gehen. Da habe ich gehört. Es könnte Krieg sein. Die Sirenen. Nee, es sind die Verführungen natürlich überall. Du hast doch auf deinen Indienreisen auch Plätze mit eigenen Qualitäten besucht, Tempeln, wo du gewusst hast, da ist ein bestimmter Baba, der lässt sich da rein. Nee. Das ist mir alles erzählt worden, Karl. Keine Ausflucht. Nee. Ja. Nee. Nein, das Schöne ist, weil der. Man macht ja Dinge das Interesse. Nein, oder? Ich habe vor Jahren schon den Leuten gesagt in Tiro, dass der Ronatschel einfach eine radioaktive Quelle ist von Strahl. Da ist irgendeine radioaktive Kraft, die aus der Erde kommt. Da ist nichts anderes als Radioaktivität. Ist das nicht ein Nebenraum von Gorleben? Ja, das ist so eine Seitenschneise. Ja, ja. Gorleben. Ja. Gorleben. Gorleben. Gorleben. Und dann hat eine Freundin von mir letztes Jahr Lymphdrüsenkrebs gehabt. Und die musste dann diese radioaktive Pille schlucken. Und dann strahlte das, dann durfte keiner in die Nähe von 6 Metern so alleine. Und nach 4 Wochen habe ich 3 Meter von mir gehabt. Da war die gleiche Energie wie am Berg. Genau das Gleiche. Und jeder, der den Berg kennt, die 2 aus Mallorca, genau das, die sagen genau die Energie. Genau auf Solarplexus, da brennt dann was oder... Da hat dann dieses Vibrieren und so. Genau das Gleiche. Da mussten sie, vorher haben sie gesagt, das ist der Berg, das ist eine besondere spirituelle Kraft und so. Und auf einmal mussten sie wirklich akzeptieren, es ist einfach nur Radioaktivität. Jedes Kraftfeld, jeder Kraftplatz ist einfach nur eine erhöhte Erdstrahlung. Ja, aber ich habe das dort in das ist alles. Das ist einfach, da resoniert der innere Kern, also dieser, was du bist, mit dem radioaktiven Feld. Es hat aber keine höhere spirituelle Kraft. Das ist der ganze Schmarrn. Und das wühlt aber in einem ziemlich herum. Ja, aber das hat doch nichts mit spiritueller Kraft zu tun. Habe ich aber nicht gesagt. Ja, aber was wühlt denn da? Ja, aber ich habe eine Frage gestellt auf die Verwechslung, die das... Ich wollte mir klar werden über etwaige Verwechslungen, die das bei mir macht, weil ich da hinten am Armberg, sagt man, der ist auch radioaktiv. Ich würde ihn von mir jetzt nicht mit dem Arunachala vergleichen. Aber du siehst, dass dasselbe mit den Leuten dort passiert. Was passiert denn? Sie sind entweder super zentriert oder paranoid oder fallen aus der Rolle, können nicht schlafen. Bumsen bis zum Umfallen, Fahrzeug bis zum Umfallen, weiß ich nicht. Das spielt sich dann nicht so unähnlich wie. Also von den sechs Orgien habe ich am Baronatscha nicht so viel gehört, aber ich wollte es auch geben. Ich wollte das eigentlich versuchen für mich auch. Nein, du musst es so sehen. Wenn Leute ans Strand fahren im Urlaub, dann legen die sich in die Sonne und lassen es brennen. Und das ist genau die Radioaktivität, die Kraft, die von der Sonne kommt, wo sie dann aufgeladen werden. Dann abends in der Kneipe und dann ins Bett und Ding, dann haben sie diese mehr an Kraft, mehr an Vibration, die von der Sonne kommt. Das kommt manchmal vom Berg, von der Sonne, von irgendetwas. Das ist also nicht etwas, was nicht erklärbar ist. Und dann kommen ganz andere Symptome bei raus. Ist halt anders, die ganze Vibration des Körpers verändert sich und kriegt eine andere Dimension, also eine Vibration in sich und auch eine andere Tendenz, weil wenn du mehr Kraft hast, hast du andere Tendenzen zu etwas. Ja, also es ist nichts Mystisches. Habe ich auch nie angenommen, aber es hat mich. Es hat nicht mich lügen, Martin. Nicht lügen. Es hatte atemberaubende Momente. Ah. Und Unerklärbarkeiten. Da habe ich aber nicht geglaubt, dass am Berggipfel der Ganapati sitzt und auf mir runterspuckt. Nein. Nein. Das hätte, bei dir, das hätte ich aber doch erwartet. Der hat dein Hirn ist schon amputiert. Das, der Gehirn amputiert. Nein, es ist, wie gesagt, das ganze spirituelle Zeug, genau wie wenn du die ganzen spirituellen Erfahrungen von allen Gurus in dir zusammen, die kannst du in einer Woche mit Drogen machen. Welche, alles auf das. Welche Drogen? Mescalin, LSD. Nimm, was immer du kriegst. Nimm, was du kriegst. Ne, was du kriegst. Ne, du kriegst ja nicht alles. Nimm, was du kriegst. Das ist das Christusbewusstsein. Nimm, was du kriegst. Ja, ist auch okay. Dann hast du diesen Einheitsrausch irgendwie oder sowas. Alle diese ganzen Erleuchtungssachen und durch die Farben und Ding sind alles in den Drogen drin. Das kannst du in einer Woche durchmachen, was die da 50 Jahre im Himalaya meditieren für. Um diese im Gehirn diese Chemikalien da zu erzeugen und dann ihre großen Einsichten zu feiern. Und dann Ashrams dafür zu bauen, weil sie einmal den Berg glühen gesehen haben. Das haben wir ja in den 70ern jedes Wochenende dreimal gehabt. Und das hat jetzt die blödesten Gasplätzen zu den Einflug. Das alles nur Vorstellung, alles nur Vibration und alles nur Chemie und alles nicht zu ernst zu nehmen ist. Auch deine weißen Felder in den... Dankeschön, das ist eigentlich eine Antwort an einer halben Stunde. Nein, wirklich, das war jetzt hilfreich. Du hörst es nicht gern, ich weiß es. Ja? Aber es war eine Frage für das mich, weil ich war 5 Wochen in Summe, ja, heuer da oben und da hat sich... Teilweise bist du wirklich Mixer. Das nennt man Höhenrausch. Da rauscht das Blut. Und auf der Alm, da gibt es gar Sünd. Da haut man rein. Da kennt dann keiner. Und los geht's. Nein, mittlerweile Kirche sind da. Na, dich sowieso. Ich komme aus den Bergen. Du kommst aus den Bergen und er kommt in innen. Das ist ein Volk, oder? Hier gehören wir hin, ne? So, wo waren wir? Beim. Und wenn jetzt ein Mann eine Frau trifft und umgekehrt, die sind nicht, und die ist ja, ganz umgekehrt, verliebt, die sind dann auch. Es ist meistens umgekehrt. Simpsons, die arbeiten wieder dumm. Nein, dann doch lieber zwei Jäger treffen sich. Beide das habe ich jetzt gesehen beim Mittagessen. Was hat er? Wahrscheinlich hat er Jägerschnitzel gegessen. Das war das Jägerschnitzel schon heute Mittag, oder was? Wo sich zwei Jäger getroffen haben. Am letzten Abend, sonntags, ist immer irgendwie so... Ja, Liebesthema ist doch Tradition schon, aus dem Stich. Ja, aber ich meine auch die... Man kommt zu nichts, ja, eigentlich. Auch nichts. Also für mich war das jetzt sehr klar. Ja, Clemens. Gern geschehen. Und zu was wolltest du kommen? Ich würde sagen, zu Cosi van Tutti. Cosi van Tutti, ja. So machen es alle. Was? Also der Martin erzählt, so machen es alle. Wie machen es? Cosi van Tutti, so machen es alle, was der Martin jetzt erzählt. Ja. Gut, sind wir eh beim Thema. Cosi. Das soll immer Cosi sein. Koscher. Koscher. Nee, Cosi heißt immer angenehm. Ja, koscher. Koscher ist politisch korrekt. Habe ich gehört. Also das, das Fleisch, wenn es koscher ist, ist ein politisch korrektes Fleisch. Ja, genau. Es ist genau dargeschnitten und geblutet, wie es zu bluten hat. Das nennt man politisch korrekt gestorben. Dann ist man koscher. Christus ist auch, Jesus ist auch koscher gestorben. Politisch korrekt. Er hat sich nicht gewehrt. Er hang so lange wie er, und dann haben sie ihn. Ach, was ist das mit der Merkel auch? Mit Putin zusammen? Merkel. Die Strafe von Merkel ist jetzt Putin heiraten. Die sind auf Augenhöhe. Zwei kleine Italiener. Berlusconi dazu und dann Sarkozy, aber die sind ja beide außerhalb von Konkurrenz und die also das fände ich doch so als Sarkozy. Sarkozy. Sarkozy van Tutti. Man kriegt Sonntagsabend nichts Ernsthaftes raus. Na gut, jetzt noch ein Versuch. Ja, jetzt fangen wir da an. Irgendwas Ernsthaftes? Schweiz? Also ja, ich meine irgendwie so die Gefühle, also man hat das Gefühl, Gefühle sind real. Oder so. Ja, das ist furchtbar. Also, aber ich habe ja wirklich keine Ahnung. Ja, das hat man ja das Gefühl, man fühlt Gefühle der Liebe, obwohl es vielleicht nicht Liebe ist. Und es hat Gefühle, die eher so hässlich sind, aber keine Ahnung, woher die kommen. Und man hat das Gefühl, das ist jetzt real, aber eigentlich ist das nicht real, keine Ahnung. Ist das die Genieß es einfach, muss ja nicht wissen, wo es herkommt. Es geht eh vorbei. Ja, das stimmt. Ja, habe ich gehört. Oder das ist so, wenn man aus Erfahrung fragt, jeder, es geht alles vorüber. Auch das tiefste Gefühl von Liebe kann sich wandeln und wird sich wandeln. Wenn Romeo und Julia wirklich länger gelebt hätten, dann hätten wir es auch bei denen gemerkt. Ich glaube, ein Jahr verheiratet, da wäre nichts mehr übrig von der Liebe. Alles vermutlich. Alles was? Vermutlich. Es gibt immer im genetischen Struktur von einem, ein Gegenüber, was also dann resonieren würde. Hormonisch oder genetisch oder eben als Abbild, wie einer aussieht. Das Ganze, was als Paket dann kommt, resoniert mit einer Vorstellung, die innen drin schon da ist. Die schon vorgebildet ist. Und das nennt man dann Liebe, wenn das erfüllt wird. Also von Niere zu Niere. Ist turniert. Resoniert. Ja, ist turniert auch. Ist ein, also eine Nierenbeziehung. Ein was? Eine Nierenbeziehung. Eine Nieren. Niere. Von Niere zu Niere. Ja, von der Gehirnanhangsdrüse und es hängt immer von viel ab. Okay. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wenn man sagt Mutterliebe, wenn das erste der Blick von Mutter zum Kind neugeboren, ist das auch mal eine Projektion oder ist das Liebe? Nein, du verliebst dich in die Unschuld. Die Grundidee von Liebe wäre. Du verliebst dich in ein Baby, was gar nicht weiß, was es ist. Du verliebst dich also in die Unschuld dessen, was da ist. Es ist absolut unmöglich, dem Schuld zu geben an etwas. Und da ist sofort, du wirst total verzaubert von der Unschuld. Das ist dann die Verliebtheit. Du bist verzaubert. Also etwas verzaubert dich. So eine Magie. Und die Magie der Unschuld ist die stärkste. Und später haust du ihm trotzdem einen. Hinters, unter die Löffel. Aus Liebe natürlich. Das tut dir auch mehr weh als ihm dann oder so. Also es ändert sich dann die Art und Weise, weil sobald dann die Persona sich zeigt und das Ganze gestrüppt, dann kannst du auch als Mutter möglicherweise eine Antipathie entwickeln, aber kannst es nicht zugeben, gegen das Kind. Das ist genauso oft da wie Sympathie oder Mutterliebe. Aber eigentlich bist du auch daran verzaubert, dass es eben ein Teil von dir scheinbar ist. Es ist wie dein kleiner Finger. Du würdest dafür kämpfen, weil es ist so ein Körper. Und irgendwie, möglicherweise kann es enden, dass sich dann trennen irgendwie, aber ich glaube, bis zum Ende deines Lebens bist du die Mutter, du kommst da nicht raus. Hast immer so eine Art Verantwortung oder dein, also wie zu dir selbst eigentlich, diese Mutterliebe. Und dann bei Maria und Jesus, das war ja das, was immer Symbol, was, wo die Maria dann sehen musste, wie der Sohn dann eben so behandelt, stirbt am Kreuz, das ist eine ganze Tragödie und dann zerbricht ihr Herz dabei. Unerträglich für eine Mutter, das Kind so zu ertragen. Und dann in dem Brechen des Herzens verliert sie ihre Mutterschaft und auch der Jesus ist nicht mehr Kind. Und indem sie keine Mutter mehr ist und eigentlich das Kind von ihr, erlöst sich, wird sie zu dieser schwarzen Madonna, die nie geboren wurde. Das Ungeborene, die Mutter an sich und die nie ein Kind gehabt hat. Und nichts ist passiert. Darum die Realisation Marias ist in Südamerika höher eingeschätzt als Jesus. Also die Mutter, die wo das Herz bricht, ist eigentlich das Unmöglichste eigentlich, dass die sich davon löst. Aber es ist passiert, in der Unerträglichkeit dessen. Ich finde es gut. Es muss jetzt nicht jeder wünschen, dass das Kind ans Kreuz geht. So weit wollen wir jetzt. Läuft doch. Eva? Wäre ja eine Chance. Nein, es wiederholt sich überall. Die Mütter, die dann alkoholkranke Kinder oder Junkies oder Fixer oder wo die Kinder dann Sachen machen, die dann wirklich wie so ein Leidensweg Christi eigentlich nachgebildet in irgendeiner Drogenabhängigkeit oder irgendetwas vor Leid und die Mutter zerbricht daran. Gibt es so oft. Ist ja nichts irgendwas, was Neues oder Maria die Einzige ist. Eine Maria steckt in jeder Mutter. Jesus. Und Jesus steckt in jedem Sohn. Jesus steckt in jedem Sohn. Wenn man wieder beim Dickdarm. Genau. Der ist recht umtriebig. Der Dickdarm. Jesus kommt in mir. Wie steckt denn da? Die Wiener. Jetzt merkst du, dass es schon ziemlich viel Sympathie bedarf, dass ich hier wieder herkomme. Was ich mir manchmal so erlaube, ist schon dann schwer am... Na gut. Wo waren wir? Beim Maria... Das gebrochene Herz, wo die Idee von Liebe bricht, dass sie dir, dass da irgendwas Reales ist. Es wird dir genommen. Wieso ist sie schwarz, die Madonna? Bitte? Wieso ist sie schwarz, die Madonna? Weil sie keine Madonna kennt. Ah, dunkle Madonna. Ja, ist wie die schwarze Sonne. Man sieht nichts. Nein, sie sieht sich selbst nicht. Sie kennt sich nicht. Sie ist das, was die Madonna ist, aber die kennt keine Madonna. Das ist wie die schwarze Sonne, die keine Sonne kennt, aber die Natur der Sonne ist. Mhm. Also sie ist die Natur der Madonna, die Natur der Mutter, aber die keine Mutter kennt. Doch keinen Sohn hat. Also selbst nie geboren wurde und selbst kein Kind zur Welt gebracht hat. Also die selbst keine Mutter hat und deshalb auch kein Kind geboren hat. Da bricht die ganze genetische Struktur. also von Kommen und Gehen, von Geboren werden, Sterben, alles das erlöst sich in der schwarzen Madonna. Ist doch ein schönes Bild. Ja, ja. Ja. Schon. Schon. Schön schwarz. Schön schwarz. Ja, weil ihr denkt immer, dass eigentlich ist das die, da ist in dieser Dunkelheit, in diesem absoluten sich nicht kennen, eben das zu sein, was ich nie kennen kann, als das, was es ist. Das ist, da, das ist eigentlich der Hinweis auf das, was du bist, was eben nicht kennbar ist, was nicht irgendwo da vorne, was wirklich nicht leiden kann unter sich selbst. Weil für Leid braucht man einen, der sich kennt. Für alles diese, was auch immer, Sachen braucht man immer einen, der darunter leiden könnte. Der Anfang von diesem Ganzen. Ja, wenn es den Anfang gar nicht gibt, wenn du weder dich selbst noch einen Anfang kennst und damit auch kein Ende, da ist der Frieden. Den kannst du Frieden nennen, aber der kennt keinen Frieden. Der braucht keinen Frieden kennen, der ist Frieden. Also möglicherweise nicht so schlecht. Na gut. Noch Fragen zu Friedhelm? Na, nur ergänzend. Wenn in der Gänze. Wenn alles vergeht, dann vergeht auch das Vergehen. Jede Bahn. Überleg mal. Überleg erst mal, was du gerade gesagt hast. Und dann... Das hörte sich zumindest interessant an, aber ich bin noch nicht mehr. Ja, da gibt es auch ein Ende des Vergehens. Nein. Und wenn das auch vergeht, dann geht das weiter. Da vergeht es einem aber. Wenn beim Ende auch nichts vergeht. Er ist substanzlos. Ja. Es beißt sich selbst wohin und tut ihm sich selbst weh. Die Verführung der Worte. Ja, die Verführung der Erklärung. Die Liebe. Weißt du, da geht schon einer. Nein. Gut. Keine Müdigkeit vortäuschen. Nichts mehr? Okay. Noch was von der Schweiz. Waren wir überhaupt zu Ende geredet? Ich weiß es nicht. Was mir noch in den Sinn gekommen ist, ist, dass ich eigentlich, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber es scheint mir, dass jedes Lebewesen ist einfach froh, wenn es sich angenommen fühlt. Also irgendwie so, wie es ist. Und wenn ein Mensch das vermitteln kann, hat man das Gefühl, man ist dort sicher, aber man ist es eigentlich nicht, weil man ist ja dann abhängig. Aber was mir scheint, ist, dass Menschen, oder also ich zumindest merke, ich suche immer dieses Angenommensein, aber das ist wahrscheinlich die Suche nach diesem... Ja, du suchst die bedingungslose Liebe. Das ist ja bedingungslos angenommen werden, als das, was man mit allen geraden und ungeraden Macken, die man hat. Dass es da wirklich wen gibt, der einen so nimmt, wie man ist. Dass es da wirklich einen gibt, der bedingungslos einen liebt. Meinst du so in der Richtung? Also ich denke, das ist das, was wir immer suchen. Also ja, aber möglicherweise nie finden werdet. Das Einzige, wo ihr das findet, wo du gerade vorhin gesprochen hast, ist das, was du bist. Das akzeptiert dich unendlich. Du bist die Akzeptanz in deiner Natur und die akzeptiert, egal wie du bist. Ja, und ganz da gibt es aber im Äußeren, wirst du keinen finden, der das ist. Ja, also richte dich auf das, was das ist, weil da ist das Einzige, was dich akzeptiert. Die ist Akzeptanz und die kann nichts anderes als dich akzeptieren. Und alles, was im Äußeren... Du erwartest von irgendwem, der kann das nicht erfüllen. Unmöglich. Du wirst ständig enttäuscht. Von allem Möglichen. Das Einzige, was dich wirklich nicht enttäuscht, was keine Täuschung ist, ist das, was du bist. Ja, da ist doch mal eine Freude. Ja, ich habe versucht herauszufinden, wie du das meinst jetzt seit gestern. Und also, die, weißt du, Das sage ich doch, es nimmt dich, wie du bist. Du bist genau so, wie du zu sein hast. Also man muss nichts tun und man muss nichts. Weder tun noch nicht tun. Du kannst alles tun und du kannst, musst gar nichts tun. Was auch immer, jeder Moment ist Akzeptanz dessen, was du bist. Also das Geliebte, das absolute Selbst ist absolute Akzeptanz. Und wenn du dich auf das richtest, bist du in der absoluten Akzeptanz deiner selbst. Da gibt es keinen Moment, wo nicht Akzeptanz ist. Aber sobald du das von anderen erwartest, irgendwo, bist du immer enttäuscht. Das Einzige, was dich befriedigt, also der Frieden der Akzeptanz, ist, sich auf das zu richten oder das zu sein, was du bist. Du bist der Liebhaber, das Lieben und Geliebte in dir selbst als das. Da gibt es aber nichts Entsprechendes im Äußeren, in irgendeinen Traumvorstellungen. Also nur zu sein, was du bist, das, was die Wirklichkeit ist, was Akzeptanz ist, was die Gnade ist, die braucht keine Gnade. Und die begnadigt dich sofort, weil sie die Gnade ist. Und das zu sein, ist die Gnade. Nämlich Gnade zu sein und die Akzeptanz zu sein, da brauchst du nichts im Äußeren oder irgendwo, da musst du dich nichts annehmen. Du bist vollkommen in dir selbst, vollkommen angenommen als das, was du bist. Von dem, was du bist. Das wird dich nie ablehnen. Das nimmt dich so, wie du bist. Ist auch sehr einfach. Ja, das ist das Natürlichste. Es gibt von Depeche Mode diesen einen Song, Personal Jesus. Der richtet sich auf das. Be your personal Jesus. Also dein persönlicher Christus in dir. Versuche ihn nicht im anderen zu finden. Verlange es nicht von irgendeinem anderen, dass er dich bedingungslos liebt. Richte dich auf den Liebhaber selbst, auf das, was du bist. Und nicht auf etwas, was, wo du im Äußeren was suchst. Du suchst immer auf der falschen Ebene, auf irgendwelchen äußeren Umständen. Die können das nicht erfüllen. Die haben noch niemals eine Schuld daran, dass sie es nicht erfüllen können. Wie geht das? Wie geht das? Indem du bist, was du bist, nämlich das, was Akzeptanz ist, aber nicht, weil du versuchst, sie zu haben. Du kannst dich nicht akzeptieren als etwas Relatives. Aber indem du bist, was du bist, bist du absolut. Und das ist die Akzeptanz. Aber nicht, weil du sie haben willst, auch mit anderen. Du musst es keinem anderen zeigen. Du musst es nicht beweisen, dass du Akzeptanz bist. Das ist das Schöne, Akzeptanz. Es braucht keinen Beweis. Du musst dich deshalb besonders nicht verhalten mit anderen. Du musst kein Mitgefühl zeigen, nichts. Es verlangt gar nichts. Da gibt es keine Not. Keine Notwendigkeit, dass du irgendwas Besonderes bist. Absolut nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein realisierter Affe bist, musst du ständig anderen zeigen, wie realisiert du bist. Wie mitfühlend. Und ständig in deinem Frieden, unerschütterlich. Nein, das, was du bist, nimmt dich in jeder Erschütterung. In jedem, was auch immer. In deiner Schwäche bist du vollkommen akzeptiert. In deiner Impotenz bist du vollkommen akzeptiert. In deiner, was auch immer, Unzulänglichkeit, vollkommene Akzeptanz der Unzulänglichkeit. Das kann dir kein anderer geben, nix. Nur du kannst dir diesen Frieden nicht geben, aber sein. Mann, und dann guckt er irgendwo in diesem Schlaraffenland da irgendwo, oder tote Leichen hängen an toten Bäumen und ihr denkt, die Würste machen euch satt. Nur ihr selbst könnt euch satt machen, indem ihr satt seid. Und nicht, weil ihr irgendwo rumknabbert an irgendeinem Traumgestaltenbaum von Milch und Honig, tralala. Jetzt habe ich es euch aber gedacht. Was? Einfach so schnipp. Ja, wie einfach so schnipp? Was ist denn natürlicher, als zu sein, was du bist? Du musst dich ganz schön anstrengen, jeden Moment das nicht zu sein. Sei einfach faul. Aber versuch nicht faul zu sein, weil versuchen faul zu sein ist schon viel zu anstrengend. Sei die Faulheit. Ich tue jetzt mal nichts, ist es nicht. Nicht Hände in den Schoß legen und warten, bis was kommt. Ja, es ist ein. Ich weiß, es ist unmöglich zu verstehen, dass man dafür nichts tun. Nichts muss sich verändern. Nichts muss kommen, nichts muss gehen, um das zu sein. Weil jeder hat die Vorstellung, dass es irgendwie irgendwas Besonderes sein muss und die Berge müssen glühen und die Ohrläppchen wackeln und der linke Huf muss zittern oder so und dann bin ich vielleicht in der Ekstase des Seins und dann bin ich in diesem Ding da. Was für wahnsinnige Ideen, die ständig da rumflattern. Ich war nie wieder in die Augen. Nur mehr auf der Klinge. Aber auch mit der Ruhe und der Socke. Die alten Willen. Naja, ja, noch Fragen zu dem, was du eh bist. Und doch immer irgendwo suchst, wo wirklich nur Schelldreck ist. Die morphogenetischen Dreckfelder, wo du resonieren willst, wo du in einer Gemeinschaft sein willst, wo du irgendeine Resonanz spüren musst, wo du angenommen werden musst. Dieser ganze Scheiß, den man sich so einredet, der von Mutter gekommen ist, von Umfeld, die dir ständig eingebläut haben, du brauchst mich, du brauchst mich, du brauchst mich. Warum? Nein, nein. Welche Mutter? Das stört mich wahnsinnig. Gut. Das mit dieser schwarzen Madonna, Mutter, Gottes. Habe ich doch gar nichts von erzählt eben. Ich werd nichts wegtun, was du von mir willst. Dann musst du gehen. Ja, so ist es. Ich werde doch nicht hier meinen Mund halten, weil du denkst, du kannst das nicht hören. So weit geht's hier noch. Hast du gerade gesagt. Lass das weg, heißt halt, sag das nicht. Und das werde ich nicht tun. Nix. Da kommt mir keiner an. So weit kommst noch. Lass das weg. Und dann lasse ich euch lieber alle weg. Bevor ich sage, was ihr wollt. Aber wirklich. Dann mache ich den Laden zu. Da war jetzt die Unterbrechung, wo du sagtest, man hat immer das in Resonanz treten zu wollen, wenn man hört auch gerne die Musik. Wir vergessen jetzt die Mutter oder irgendwas. Wir sind so konditioniert drauf, in Resonanz zu gehen. Ne? Du möchtest angenehme Resonanz. Du möchtest ständig Angenehmheit. Aber du schaust ja nicht die Fernsehprogramme. Das nennt man Liebe. Du hast es dir nicht gefallen, oder? Denkst du? Ich wollte jetzt gerade den Ich sitze ja auch hier. Meinst du es angenehm? Ja. Na gut, das Argument ist immer auf deiner Seite. Da gibt's nicht. Ja, da kannst du nichts mehr sagen. Aber wir sind ja, ich bin ja 1000%ig auf Resonanz konditioniert. Auch in der Sehnsucht. Ja, aber versuch doch mich da nicht reinzuziehen. Nein, du hast gerade über das gesprochen. Ich habe gesagt, dass eine natürliche Tendenz des sogenannten Daseinenden ist, in einer positiven Resonanz zu stehen mit seinem Umfeld, was man Harmonie nennt. Jeder Ansatz ist positive Resonanz. Jede Intention ist zur positiven Resonanz. Das ist nun mal sein Ding, seine Angst in sich, dass er sonst nicht existieren kann. Das ist sein sogenannter Schutzfilm. Das ist aber Existenzangst, aus der es kommt. Und wenn ich jetzt Existenzangst hätte, dann würde ich auf sowas eingehen, wo mir einer sagt, red davon, dann würde ich vielleicht sagen, okay, mein Laden läuft vielleicht besser, wenn ich es nicht sage. Aber was habe ich hier zu gewinnen, wenn mich einer mag? Ich gebe echt einen Scheiß drauf. Glaubt das? Nee, ganz ehrlich, es macht mich nicht weniger, wenn ihr mich nicht mögt, und nicht mehr, wenn ihr mich mögt. Wen kümmert's? Wir mögen dich aber trotzdem. Scheiße! In Wien sagt man zuerst. Und jetzt erst recht. Du entkommst uns nicht. Warte noch ein Weilchen. Und gibt es Medizin? Ich weiß noch, das letzte Mal in Berlin wollte mir ein Filmregisseur sagen, dass ich das nicht sagen kann. Er war ein Filmregisseur, der Dokumentarfilme über Faschisten gemacht hat, über seinen Vater. Der wollte mir sagen, das kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, dass jede Intention eine Intention der Weltverbesserung und deshalb faschistisch ist. Wollte er mir sagen, das kannst du nicht sagen. Ich sag's dir. Und er, du musst jetzt ruhig sein. Ich sage, guck. Wer ist jetzt hier der Faschist? Wer will wem sagen, was er zu tun hat und nicht zu tun hat? Wer möchte sagen, was zu sein hat und wie es zu sein hat? Wo ist denn hier der Antifaschist? Und für mich sind die Antifaschisten die größten Faschisten, das sage ich dir. Egal wo. Auch Eckhart Tolle ist ein Faschist, das sage ich immer wieder gern. Mit seiner neuen Erde. Das ist Faschismus, das kommt aus der Esoterik der Weltverbesserer, die transformieren wollen, wo das Bewusstsein wachsen muss, wo irgendetwas anders werden muss, damit es schön sein kann, wo wir alle eins sind. Oh Gott, wer will mit dir schon eins sein? Ich will noch niemals mit mir eins sein, weil wenn ich mit mir eins sein möchte, wäre ich zwei. Das ist ja der Scheiß. So, und wenn ich mit mir eins sein muss, bin ich schon wieder bestätigt, dass es zwei gibt. Scheiß, wer muss denn mit was eins sein? 1, 2, 3. Ganz viele. Das ist doch herrlich. Wenn du nun mal eins sein musst. Du kannst viel sein, kannst wenig sein, kannst nicht sein, kannst überhaupt sein. Wen kümmert's? Ja. Und ihr kennt mich, ich würde lieber alle verlieren, bevor ich einen Witz nicht mache. Lieber einen guten Witz als einen scheiß Freund, den eh keiner braucht. Wer braucht schon Freunde? Muss man nur darauf aufpassen. Für die muss man sich besonders verhalten, so ein Scheiß. Freundschaftsdienste, die wollen dann beim Umzug, dass man hilft und so ein Scheiß. Bloß keine Freunde haben. Die benutzen einen nur für ihre Zwecke dann. Bist doch mein Freund, oder? Wir sind doch Freunde, hä? Wie in der Kneipe, oder? Ja, ist doch wirklich mal, man muss mal drüber lachen über den Scheiß, den man jeden Tag verzapft. Wie man manipulieren möchte, indem man denkt, indem man sagt, ich bin doch dein Freund. Oder diese Freundschaftsmanipulation, die ständig stattfindet. Und das sagst du auch keinem anderen, du bist doch mein Freund, oder? Oh, musst du wieder deine Schnauze halten, du willst ja gleich dem Nächsten erzählen. Nein. Himmel. Ja. Was soll ich denn noch nicht sagen? Freundinnen hast du schon. Nee. Das sind meine Feindinnen. Die was? Die Tiefe. Jetzt wirst du banal. Die Tiefe strahlt. Jetzt wirst du echt banal. Du bist ja, die stand aber kurz vorm Tod, das war nicht mehr so gefährlich. Guck mal, wie sie nervös an ihrer Ferse. Gott, Christa. Sollen das jetzt. Ich hab dich erwischt sein oder sowas? Christa, dann kannst du auch besser. Oh, muss ich das noch haben? Aber mit dem Radioaktiven in der Höhle. am Berg. In welcher Höhle? Zum Beispiel Arunachala, die Höhle, da bist du doch auch gesessen. Oh, jetzt macht's wieder, du hast ja auch in die Hose gemacht irgendwann. Das ist Klein-Erner-Taktik wieder. Ja, was jetzt? Ja, weil du gesagt hast, wir brauchen gar nichts Besonderes machen. Und? Und? Du bist schon in der Höhle gesessen, gell? Und? Jetzt ist ja nicht aus. Oh Gott, oh Gott. Du bist ja schlimmer als das, was ich nicht sagen soll. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mich sagen soll. Aber so das tut ja schon weh, Christa. Ja, es tut wirklich weh. Das ist wirklich Hausfrauen. Wie mache ich meinem Mann klar, dass er auch ein Arschloch ist? Oh, wo ist man hier gelandet? War Eva? Nimmst du mit nach Hause heute Abend die Alte da? Hörst du dir das vielleicht noch nachher an? Ach, du Arme. Da habe ich aber echt Mitgefühl jetzt. Geh und schlaf. Ja, ist das jetzt angenehm für mich, Martin? Arm dran. Lieber Arm dran als Bein ab. Ja. Was hältst du davon, dem Ganzen? Sag mal was. Muss man nur lächeln. Ne? Ich sollte einfach nur lächeln. Für immer vergnügt. So. Was? Ich überlege, wie das, da gibt es einen Song, wie heißt der? Der Helwig, der singt dann armer Meisenmann. Meisenmann? Meisenmann. Meisenmann? Mhm. Vogelhändler? Ja. Meisenmann. Aus der Meise. Ich hab sie doch nur auf die Schulter geküsst. Frauen schlagen immer sofort. Sie sind gewalttätig. Man sollte sich fernhalten von ihnen. Ne, Eva? Du wirst es schon wissen. Ja. Ich bin ein Geschlagener. Okay, weiter geht's. Ich möchte noch was sagen, was man nicht sagen soll. Reizt mich noch ein bisschen. Es macht so Spaß. Oh, ja, es dauert noch ein bisschen. Wir können noch ein paar Sachen rausbringen, die man lieber nicht gesagt hat. Na, ich könnte jetzt natürlich sagen, auch das gebrochene Herz der Maria ist genauso im Traum des ganzen Fummellanden. Und keiner braucht's, könnte man ja sagen. Auch alles nur ein Film, gedreht und bringt auch nichts. Alles Teil des Traumes, alles Teil der Verwirklichung. Also auch die schwarze Madonna ist genauso schlecht wie die weiße Madonna oder gut oder schlecht. Und wer trennt das überhaupt? Man kann das alles wieder gerade rücken. Muss ich das jetzt? Nein. Oder könnte aber. Ich wollte nichts sagen, weil im Grunde genommen hätte es ja wieder eine Bedingung geklungen, dass man Leid, großes Leid erfahren muss, damit die Gnade eintritt. Das wäre ja Bedingung. Ich habe nur versucht hinzuweisen, dass das Bewusstsein sogar den Weg öfter mal geht und es nichts bringt. Das kann man ruhig sagen. Danke, ja. Ist da, nichts bringt. Das, ja. Danke. Es kommt doch immer irgendwann. Ja, kennst mich doch. Na, weil dein Mutterkomplex ist, ich bin jetzt der Buch. Ja, weil du kennst mich doch. Ja, passt dir gut. Ja, wisst ihr, sind wir doch wieder. Turbulenzen. Ja. Die bringen ja auch immer schöne Sachen. Ja, warum nicht? Ist wie beim Flieger, wenn es turbulent wird und du merkst, alle haben Angst. Boah, was für eine Energie. Die ganzen langweiligen Affen, die sonst da rumhängen und dummes Zeug erzählen, auf einmal ganz wachsam. Und dann, wenn es wieder beruhigt, Ich müsste echt mal Parodien machen im Fernsehen. Ja, absolut. Man sieht es ja überall. Na, wie erkennt mich? Ich baue immer irgendein Schloss auf und dann ein Traumschloss oder irgendwas. Und dann, wenn er gerade euch drin versucht einzurichten, reiße ich den Scheiß wieder ab. Muss nur ein bisschen warten. Man muss nur ein bisschen Geduld haben mit mir. Weil bisher habe ich noch nichts stehen gelassen, ihr wisst es. Das heißt, du erzählst mir das nächste Mal, dass ich die Tiefe der Erfahrung, die ich in diesem Tal gemacht habe, nicht erfassen konnte. Und auf, ne? Weil jetzt hast du mir zuerst erzählt, das ist alles Radioaktivität und eine Chimäre. Was, man denkt immer, man hat es hinter sich. Ne? Aber dann kommt Martin. Das ist so wie der, wir haben diesen aus dem Nordrhein-Westfalen, diesen, wie hieß er, der Krebs. Ich bin Martin. Mit dem gestrickten Pullover aus dem Bioladen. Mein Name ist Martin. Und meine Freundin strickt. Und darum sehe ich so aus. Und Klöpfle mit der Hand. Töpfeln. Ja. Gut. Weiter geht's. Ab in die Berge. Der Berg ruft. Ja, war das jetzt mit der Radioaktivität so ein Gebäude, das du dann wieder zusammenklopfst? Nein, damit habe ich ja schon eingerissen, diese ganze Idee, dass irgendein da bestimmte Kraftfelder sind, die dir helfen können. Ich habe nicht gesagt. Du hast doch damit angefangen, dass die da irgendwelche Skribbeln im Ding gehabt haben und dann mehr Erfahrung von irgendwelchen Spirituellen oder mehr gebumst haben oder irgendetwas. Ich habe damit nicht angefangen. Oder? Ist das unleidlich, oder was? Ja. Wo sind wir denn hier? Jetzt wird einem das vorgeworfen, wo er mit angefangen hat. So ist es einfach. Wie in der Ehe, wie in der Ehe. Ja? Schon ziemlich nah dran. Da kommt man sich schon sehr nahe hier. Vorwürfe machen. Das macht ja Spaß, ne? Das ist wie so ein Basketball oder so, ein Handball. Oh, nimm ihn! Nein, er hört mich, der hört dir! Du warst es. Nein, ich war es. Nee, du warst es. Wer war es denn? Der Müll steht immer noch da. Frage. Einmal noch. Ich möchte gerne deine Meinung oder Ansicht hören. Eine Ansichtskarte von Karl. Jetzt hat mir jemand zu mir gesagt, wenn man mit starken Gefühlen, auch Faszinationen, Beeindruckungen, solchen Dingen in Kontakt tritt, dass vielleicht ein signifikanter Punkt ist, ob das eigentlich auch eine Heiterkeit und eine Leichtigkeit hat. Weil das dann etwas ist, das vielleicht auch Humor hat und irgendwie... Während wenn es immer so Schwere hat, also auch sei es jetzt eine spirituelle Erfahrung, ein Naturerlebnis, die Tränen steigen im Auf, es ist aber irgendwo schwer. Man glaubt, man hat diese Natur vom Morgen irgendwann viel rennt ab. Aber es hat eigentlich keine Heiterkeit. Ja. Könntest du darüber sprechen? Martin, wir haben die Schwere gerade gespürt. Ja. Na, Eva? Allein, dass man jetzt... Da muss ich mich ja mal wieder in Fasson bringen. Gott sei Dank habe ich jetzt die Frage vergessen. Das war eine Meinung zur Ansicht. Ich habe diese und was hast du? So zwei zeigen sich ihre Murmeln. Meine Murmel ist so und wie wäre deine Murmel? Murmel mal was. Das habe ich gehört und was hast du gehört? Was gehört sich? Klatsch. Man hat einfach eine Klatsche. Wenn ich jetzt darauf antworte, habe ich eine Klatsche. Wenn ich nicht darauf antworte, habe ich auch eine. Man hat, besser, man hat eh eine Klatsche. Kannst du nicht lösen, besser du antwortest. Also wie ist es jetzt mit der Heiterkeit und der Schwere? Beides ist Schmarrn. Beides ist Schmarrn? Ja. Okay. Leider. Oder Gott sei Dank. Verstehen. Ja. Danke. Das, es geht doch. Geht doch, ne? Nee, alle diese Regeln, die man von irgendwem gehört hat, wie es zu sein hat, wenn du dann in ein Buddha-Feld trittst oder so. Der rutscht aus. Wenn, was du spürst in der Gegenwart deines Meisters oder wenn du diese Guru-Disciple-Dinger und so, was, welches Vertrauen dann gleich aufkommt, welche unbegründete, was auch immer, Zuneigung entsteht, das erste Verliebtsein mit deinem Meister und da muss eine Leichtigkeit des Herzens rein und es, oh Gott, ja, wie oft hat man das gelesen, den ganzen Scheiß, ja? Wie viele Bücher sind davon geschrieben worden? Meine erste Begegnung mit irgendwem, genauso viele Liebesromane, wo ich meine Frau getroffen habe, so wie habe ich meinen Meister getroffen oder in welchem Umfeld und nach einer jahrelangen Tragödie von einer Suche und einer dazu totalen Leid in mir und denkst, trat ich in diesen Ashram ein und dann in der Präsenz des Meisters, alles weg. Geld weg. Diese ganzen Liebesromane auf der Ebene und dann irgendwann der gleiche Liebesroman, wo dann so dieser Andrew Cohen zum Beispiel, der das gleiche geschrieben hat über seinen Meister, bis der Meister nicht mehr sich so verhalten hat, wie er es wollte, und auf einmal hat er ein Antibuch geschrieben. Gegen den Meister, dass er der größte Antichrist ist und ein Teufel und was auch immer. Aber vorher war er der... Und dann sogar die Mutter sich von Andrew Cohen von ihm gelöst hat, weil er dann ein Buch geschrieben hat, wie es ist, die Mutter eines Gottes zu sein. Ich meine, diese ganzen, was auch immer wandeln kann, wie das zu Anfang dann, wenn man nicht die ganze Geschichte dann kennt, dann glaubt man vielleicht an den Schmarrn. Wenn sich das entwickelt, dann wird es öfter dann auch das Gegenteil. Von größter Liebe zum größten Hass und Verdammnis und oh Gott. Und wenn es dann zum Geld geht, jetzt zum Beispiel, sagt er in Okorn wieder, Papaji war mein Lehrer, war ja doch nicht so schlecht. Weil er gemerkt hat, es kommen nicht mehr so viele Leute. Weil Papaji ist so viel Zulauf und wenn er sich dann wieder zuwendet, kriegt er mehr. Oh Gott. Und meine Mutter hat er sich auch wieder mit vertragen. Weil er hat Geldprobleme inzwischen. Es ist solch ein Scheiß. Mama mia. Aber was soll man machen? Die nächste Freundin kommt bestimmt. Der nächste Meister vielleicht, na, lieber nicht. Oder doch. Ich glaube, das kommt nicht mehr. Aber man sollte nicht den Morgen vorm Abend loben, oder wie war das? Ja. Nicht mittags schon denken, der Tag war es heute. Nee, alles das ist Teil des Traums und Teil der Tragödie oder Komödie, was immer du darum bezeichnest. Und es ist nichts für dich drin. Nichts, absolut nichts. Das ist das Schöne. Ist nichts drin. Leer. Die ganzen Liebesdinger und das Feuer des Herzens und dieser, wie hieß die, irgendwas, das innere Feuer und was? Phönix aus der Asche. Nein. Christa. Christa möchte ganz in Rot, als Phönix. Phönix. Für nix. Für nix. Für nix aus der Asche. Für nix aus der Asche. Für nix und wieder nix. Die Nixe liegt im. Aber das ist halt nun mal das, eigentlich, das ist alles das, weder etwas gebracht noch genommen hat. Das ist doch wunderbar. Diese ganzen, was auch immer, hört sich gut an, aber Gott sei Dank muss man es nicht behalten. Boah. Alles Gute, alles Schlechte, alles in die gleiche Tonne und tschüss. Alle schönen Erlebnisse, alle schlechten Erlebnisse, peng. Jeder schöne Sonnenuntergang, genauso ein Schmarrn wie jeder in den Scheißhaufen gucken. Ja, manche, die gucken, wenn sie gemacht haben, gucken, sagen sie noch Servus. Das steht Servus. Servus. Servus. Das steht doch immer auf dem Rollen drauf, auf dem Klopapier. Servus. Zu Diensten. Servus. Danke, dass ich dir gedient habe. Die Berge, die Berge. Nee, das Schöne ist, du musst nur länger genug diese Erfahrung stehen lassen, dann stinken sie von allein. Ist so. Alles wird schal, alles wird grau, alles wird, verliert sich. Man muss schon ganz schöne Anstrengungen übernehmen, dass man den letzten Urlaub schönreden kann. Oder das letzte Sonnenuntergang, wo man dann noch besoffen im Gras hinterher. Oder jetzt hörst du uns jetzt von den letzten. Lauter romantischer Geweinduselei. Ja, da kommt man sich näher. Ne? Die ist Scheidungsanwältin. Was? Nein? Hast du aber gelesen? Nein, gehört. Ich dachte jetzt Bescheidungsanwältin. Hätte ich gleich gewusst, wo ich dann hingehe. Wenn es nötig wäre. Ich sammle Doktoren, Scheidungsanwälte, alles Mögliche, was man mal irgendwann brauchen kann. Man sammelt ja so seine Bekannten. Man sucht sich ja aus, wen man kennt dann. Ja, die Freunde. Das musst du wirklich mal merken, wenn so einer in der Runde so und einer sagt, er ist Doktor oder so oder Arzt oder das oder Rechtsanwalt, wie dann die Aufmerksamkeit und die Stimmung der Leute sich ganz anders verhalten zu dem. Wenn da einer sitzt und der ist Fabrikarbeiter oder Steuerbeamter, dann gleich zum Doktor. Es ist echt, diese Anbiederei, die jeder dann von sich aus sofort seinem Vorteil entsprechend, so dieses, könnte man ja mal gebrauchen irgendwann. Sofort der berechnende Kaufmann in sich wach wird, der sofort einkaufen geht für Bekanntschaften. Wann kann ich ihn gebrauchen? Hat er Muskeln? Kann ich ihn für das? Hat er das? Hat er Doktor? Kann er schleppen? Es ist. Ich amüsiere beim Umkehr. Ich amüsiere mich auf solchen Treffen köstlich, um das zu beobachten. Diese Anbiederei. Kann man ganz genau und wie die Augen leuchten, wenn das und das und zusammenschlagen und wegdrehen, wenn das passiert oder. Und da erwartet ihr noch was von? Oh. So, wenn Schauspieler vielleicht sich treffen und da ist ein Regisseur dabei oder ein Casting-Typ. Schon ist die Brust und alles ist strahlend und die Präsenz wird rausgefahren. Da ist echt, der Phönix kommt aber raus. Der Phönix. Ja, was soll man machen, ne? Jeder braucht sein Brot und Butter und denkt, da, da. Und Anerkennung. Und Grimme-Preis. Oder so. Oder wenn da ein Verleger irgendwo ist und die Schriftsteller vielleicht oder irgendwelche. Gott, oh Gott. Ach, du bist, was verlegst du denn? Ich sag dir mal, ich verleg mich auch öfter. Bin ich verlegen heute wieder? Hilfe, mein Gott. Was? Du machst das auch. Was denn? Du richtest dich auch nach den Leuten. Ich resoniere natürlich mit allen. Verschieden. Man kann das immer gut einpacken dann. Und Martin behalte ich ganz anders als dich. Ja, und auch den anderen behandelst du ganz anders als mich. Jetzt ist sie eifersüchtig. Spürst du das, Anton? Ich habe es gar nicht richtig verstanden. Aber er war gut. Auf der Kassette. Er steht, du kannst, hörst es ja hinterher wieder. Eva hat gerade. Eva ist im unterschiedlichen. Wie verhält sich Karl zu wem? Ja, ich durfte gestern nicht wenn sagen. Wie wenn? Wenn. Ich habe gestern einen Satz mit wenn angefangen und das hat dich wütend gemacht. Das hat mich nicht wütend gemacht. Das hat einfach, ich habe einfach nur gesagt, jetzt kommt Männlein, Weiblein raus. Jetzt resoniere ich auf ihre Ehefrau. Jetzt ist Ehefrau, sprich, ich resoniere als Ehemann. Was soll man machen? Da ist Eva, Ehefrau, du anguckst andere Frauen anders an als mich. Wenn ich mal was sage, dann haust du gleich rein. Wenn die was sagt, sagst du nie was. Das ist Hausfrauen. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass wir geheiratet haben. Hat das, war irgendeiner bei der Hochzeit oder so? Ich habe manchmal mal solche Zeiten, wo ich kann mich nicht erinnern. Ich hab keinen weißen Ring. Ich bin eigentlich. Aber so hört sich das an, als wenn ich irgendwas nicht mitgekriegt habe. Eva. Was meinst? Nein, ich habe es ja gehört. Was denn? Der Anton hat fünfmal mindestens einen Satz mit Wenn. Ihr kommt aus der Rolle nicht raus. Es ist echt lustig, ja? Egal, was du tust oder nicht tust, du spielst die Rolle, die hat dich. Keine Chance. Er kann sich gar keine erinnern. Was? Man kann sich gar nicht erinnern dran. Ich habe sie schon gefragt, sie soll ein Beispiel dafür geben, aber es ist ja auch keines eingefallen. Bis jetzt spielt Anton Anton. Jetzt spielt Anton aber Anton. Jetzt wird die Vergangenheit aber erstmal diskutiert. War das wirklich so? Und wie war das überhaupt? Wer ist Zeuge? Und schon wird es wichtig, wenn man sich verteidigt. Und schon klagt man sich an, wenn man sich verteidigt. Und es wird so ein Schmarrn. Jetzt lässt die nicht locker da. Jetzt hat sie sich aber verbissen. Ja, da geht. Was? Ist das in der Schweiz auch so? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt gerade nicht mitgekriegt. Da hast du aber Glück gehabt. Der versteht Gott sei Dank nicht so gut Deutsch. Die Hälfte ist immer genug. Die andere Hälfte, also die Hälfte, die man versteht, vergisst man auch gleich wieder, hat man seine Ruhe. Dann kann man die Hälfte, die man versteht. Ja, ja. Man kann immer aussuchen. Was hast du gesagt? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Das war die Idee. Macht er das bei dir immer so? Was? Ich bin gerade nicht. Ist das liegt nicht an ihm. Sie ist halb nicht da und er versteht die Hälfte. Warum verstehen Sie sich so gut? Das ist die ideale Freundschaft oder Beziehung. Man kann sich nichts vorwerfen. Da ist ständige, er lebt in seiner Welt, sie in ihrer, trifft sich kaum. Und wenn man sich trifft, versteht man sich eh nicht. Man gewöhnt sich auch daran. Es wird immer gefährlich, wenn man sich versteht. Das hat sie gemeint, im Urlaub redet man länger und beim Frühstück und beim Abendbrot und man sieht sich und man lernt sich so langsam kennen und die Gebärden und so und auf einmal weiß man, mit wem man zu tun hat. Scheidung. Das mache ich nicht mehr mit. Und meistens nach einer Woche geht's, zwei Wochen ist gerade noch, wenn überhaupt möglich, aber drei Wochen ist dann Scheidung, bestimmt. Das geht gar nicht. Das ist herrlich, ja. Gut. Gibt es noch irgendwelche anderen ungeklärten irgendwas? Du warst so, ja. Wann? Wenn. Wenn und aber. Wenn. Wenn und aber. Völlig verstrickt im Wenn und aber. Einwände sind Einwände. Wände. Einhorn. Gut. Noch was vom... Oder alles. Weißt, da kommt mein Herz zu dir, weil man glaubt, man geht mit was heim. Dabei lässt man was da, oder? Und dann. Wenn man Glück hat. Dann, oder auch nicht. Und dann wird man so. Ja, ausradiert. Ja, das sind meine, ich bin Künstler, das sind meine Radierungen. Die werden mal berühmt, die Radierungen. Die signiere ich auch ständig. Aber bisher kauft sie noch keiner. Oh doch, das sind ja immer diese Tapes hier. Karls Radierungen, kann ich ein neues Buch nennen. Und die Kupferstiche. Das versteht jetzt wieder kein Mensch, Christian. Künstlerisch zu hoch. Da sind wir jetzt überfordert, Christian. Mein Kupferstecher. Christa, bezahlst du heute doppelt? Weil Schmerzensgeld ist, sollte man... Das ist die einzige Chance, wie man sie ruhig kriegt. Heute zahlst du doppelt. Da verkneift sie sich so einiges. Ja, es ist normal. Man kommt und hat voller... Ja. Und dann... Ja, und dann. Und dann. Und dann, und dann, und dann, und dann. Und dann, und dann, und dann. Nie von dann. Ne? Die Hoffnung ist immer, dass dann irgendwann das Ganze mal zusammenbricht und man hat endlich seine Ruhe. Aber nein, es kommt und dann, und dann, und dann. Die Hoffnung stirbt nie. nicht einmal zuletzt. Nee, wieder nichts passiert. Nur mal Glück gehabt. Hat man kein Kribbeln im Bauch gehabt oder eine Goldkugel ist durch die Ohren gewaust oder keiner hatte irgendeine besondere Gegenwärtigkeit gespürt oder sowas. Ganz natürlich nichts passiert, ja. Wie immer. Eigentlich immer wie immer. Ja? Hausfrauen beschweren sich, Ehemänner reagieren oder auch nicht. Keiner weiß Bescheid und darüber reden wir. Lange hin und her. Gut, noch Fragen? Wenn du reden sagst, gibt es andere Möglichkeiten der Hinweise außer über Reden und Verstand? Schweigen. Und noch andere? Nichts sagen. Aber das mache ich eh. Ich sage viel, aber sage nichts. Das hat sie ja gerade gesagt. Ja, ich denke, es ist der mittels der Kunst oder mit Präsentationen oder. Anstrengend. Kann, muss nicht. Möglicherweise, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, du bist Künstler. Ja, das ist eine Performance, das weißt du. Ja, aber was soll ich sonst sagen? Wenn ich malen will, bleibe ich zu Hause. Würdest du darin ein Mittel sehen für Hinweise? Klar. Was meine ich, ja. Was? Anton, nee. In Ehepaar, bei Ehepaaren kauft die Frau. Ich zähle auf keinen Mann, wenn er nicht Junggeselle ist. Darum, mit Männern führe ich kaum Verkaufsgespräche. Ganz selten. Meistens entscheidet die Frau. Immer eigentlich. Was den Haushalt angeht und Kunst, ist die Frau Expertin. Weil der Mann hat keine Ahnung. Das war immer so. Da muss man mit leben. Die Autofarbe und die Art des Autos, die Küche, den Teppich, das ganze Haus, alles, was man kaufen kann, entscheidet die Frau. War so, ist so, wird so sein. Herr Anton? Ja, aber ich habe schon gehört, dass du zu Frauen sagst, für sie ist das nichts, das Bild. Ja, das beschäftigt die Frau noch heute. Das ist ein Hinweis. Das ist ein Hinweis. Ja. Nein, ich habe so gesagt, dass ich habe sogar gesagt, dass das Bild ist für sie nichts und an sie würde ich eh nicht verkaufen. Die war da. Und die war eine vom Hamburger Hügel. Mit gestickter Jacke. Steppjacke. Ja, diese purpurnen oder grünen Steppjacken da, wo sie dann alle mit ihrem Gucci und Dingern und Experten. Leuten mein Geld, also meine Platin-Kreditkarte und die Galeristin hat sie besonders vorgestellt. Das ist meine treueste Kundin. Dann guckt sie das Bild an. Wollen Sie mit Ihrem Bild sagen? Ich sage, wer solche Fragen stellt, der kriegt von mir kein Bild. Das macht Spaß. Das Schöne ist, wenn man das Geld nicht braucht. Und das ist ja das Wunderbare. Darum mache ich ja diese Veranstaltung, damit ich keine Bilder verkaufen muss. Dass ich dann Frauen vom Hamburger Hügel sagen kann, so ungefähr, leck mich doch. Du nicht. Das freut einen. Und nicht so ein kleiner Künstler, der dann noch. Ja, die Stimmung von Mallorca und das finden Sie in dieser Seite, den Berg vom Upatata und da, das Meer von unten leuchtend. Und herrlich. Und war so ein Journalist und sagt, hat die Stimmung auf Mallorca Sie besonders inspiriert? Ich sage, was für eine Scheißinsel kann mich inspirieren? In Mallorca bestimmt nicht. Die Bilder sind alle in Berlin gemalt. wollen immer so Eierschaukel, also so irgendwelche Schmeicheleinheiten von hinten und die Insel. Ach Gott, und ja, es ist ja jetzt das Schönste auf der Welt. Ich sage, scheiße ist hier. Hilf mir Gott, ich wollte nie hier sein, jetzt bin ich in dem Scheißland. Und dann hat sie sich bei der Galeristin beschwert. Ja, sie ist hingegangen. Und die hat dann zu dir gesagt, nichts reden. Du bist jetzt mal ruhig, hat sie gesagt. Aber das fällt mir schwer. Also ich sage, wenn ich sage, um Spaß zu machen oder so einen Witz zu machen, da würde ich wirklich alle Bilder verbrennen für, wenn es nötig wäre. Weil dieses eine Freude, dieses Witzes, ist mir mehr wert als der ganze Scheiß Anerkennung von Künstler sein oder irgendwas. Oder alles Geld der Welt, so hätte ich beinahe gesagt. Ich habe es mir noch verkniffen. Es gibt ja überall Grenzen. Wer weiß. Na gut. Ja, wolltest du noch einen Witz machen? Du erkennst den Witz in allen Dingen. Ja, es ist, das ist, man muss schon blind sein oder Ernst August heißen. Ernst August von Hannover. Um den Witz nicht zu sehen. Morgens beim Wachwerden wird der Witz wach. Das ist eine ununterbrochene Witzveranstaltung. Der Witzling fängt an. Da gibt es einen, der denkt, er wäre erwacht. Da gibt es einen, der denkt, er wäre ein Künstler. Das ist echt ein Witz. Dass er mal irgendein Bild gemalt hat. Und das versucht zu erklären, warum. Oh Gott, oh Gott. Das ist echt schon Wahnsinn, ne? Ein kreativer Mensch. Boah. Das sind mir die schlimmsten. Kreative Menschen. Aber soll es auch geben, habe ich gehört. Ne? Es muss ja alles geben. Bewusstsein. Das Bewusstsein ist kreativ, ja, aber der Mensch. Na komm. Nein, es wird im Bewusstsein gibt es alles. Ne? Auch kreative Menschen. Und Zwerge. Und was auch immer. Na gut. Noch irgendeine kreative Frage von Eva? Nee? Die Rolle ist ausgelebt. Okay. Guck mal in deinen Vertrag, was da drin steht. Ja, den hast du bei der Geburt unterschrieben. Das ist deine Geburtsurkunde. Die hat deine Mutter für dich unterschrieben. Die ist bei uns nicht unterschrieben. Die unterschreibt der Stand des Beamtes. Noch schlimmer. Wisst ihr jetzt? Bei uns schreibt der Stand des Beamtes. Die Mutter hat damit nichts zu tun. Bei uns ist das anders. Ab 7.50 Uhr wird zurückgeschossen. Das hört sich eben genauso an. Dem deutschen Volk ist nicht so schwer. Und die Österreicher zurück ins Reich. Der Standesbeamte wird unterschreiben. Wir sind ein Vaterland und kein Mutterland. Ich werde noch mal in die Schauspielerei gehen. Aber ich bin ja nur, weil man mich nicht genommen hat, vielleicht. Ich habe es auch nicht probiert. Ich kenne ja jemanden, der so da damit will sie wir locken. Komm du mir mal nach Düsseldorf, dann lade ich den auch ein. Ja, würde ich tun. Das ist der blinde Galerie, ne? Ja, die Scheißrolle, wer will die denn? Dann bietet mir einer eine Rolle an. Und was sage ich dann? Ja, danke. Mir passt die Karl-Rolle schon nicht. Klopapierrolle. Ich spiele alle Rollen. Ja, gut, noch eine Frage zum Liebe. Liebe, genau. Ja, ich habe ja darauf versucht hinzuweisen, da wo dein Liebhaber steckt. Und kein anderer kann dich befriedigen. Was? Jetzt will ich noch zum Schluss noch so einen kleinen versöhnlichen Ausklang finden, aber nein, sie lachen mich schon wieder aus. Oder an. Wo der Liebhaber steckt. Ja, und? Muss man da jetzt unbedingt? Man kann natürlich drüber lachen. Aber ja, gut. Wir haben noch. Nee, wir haben ja gar nicht mehr. Wir haben nicht. Letzte Frage. Letzte Bemerkung. Sag nochmal, wo er steht, Karl. Immer da, wo er nicht hingehört. So ist es. Du steckst immer in einer falschen Umgebung. Das ist echt ein alles, was ich von jetzt an sage, wird sexuell ausgelegt. Es gibt kein Entkommen. Da steckst du nicht drin. So, ein schöner Spruch, ne? Da steckst du nicht drin. Da kannst du nichts machen. Ja, das geht von selbst. Hat keiner was drin. Da steckst du nicht drin. Ob der Kuchen jetzt aufgeht oder nicht. Ne? Ob der Rollbraten was wird. Steckt man nicht drin. Gott sei Dank. Wer will schon im Rollbraten stecken? So, nichts mehr. Keine weiße, schwarze, grüne, rote Maria, grüne Durga. Oder ja, es gibt ja diese buddhistische Kali Tralala Tante. Wie heißt die? Ha, Tara, ne? Tara. Tara, Tara. Wolle Wanne reinlassen? Tara, Tara, Tara. Im Kanerverein des Seins, ja? Wer ist hier der Präsident? Wer meldet sich wieder nicht? Heinz Negerlein. Wer den noch kennt, der hat das Alter erreicht. Hm? Kennst du ihn noch? Ja, er ist ein Rotputz. Kölner, glaube ich. Der kam immer aus der Treppe hoch, wo keine war. Da erinnere ich mich, da gibt es immer so ein Ding, Tisch umgestellt und dann ist er von der Hocke immer hoch, als wenn er die Treppe hochgeht. Dann haben sie denken, dann war gar keine Treppe da. Und alle, ah! Das waren Erlebnisse. Dafür hätte ich natürlich nicht gebetet, dass der Fernseher geht, aber es waren doch, sie sind hängen geblieben. Aber jetzt habe ich irgendwann vor einem halben Jahr mal wieder Cookie und 77 Sunset Strip mal im, gib mal im YouTube, kannst du es angucken, so ein paar. Also, dass ich dafür gebeten, dass ich das den Scheiß sehen konnte. Aber man kann es verstehen, als Sechsjähriger. Ganz klar reden, mit der Stimme. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Das war was. Peter Frankenfeld oder so. Nein, nein. So, gut, schön, dass er geht. Ja, das ist eigentlich, darum sollte man bitten. Also, ich gehe sowieso, ihr könnt ruhig bleiben. Aber schön, dass ihr auch, dass wir uns nicht so schnell wiedersehen. Wann kommst du denn wieder? Ja, wenn du mich siehst. So schnell geht das. Das ist gleich next. Weißt du doch. Es ist immer wieder, als wenn nichts passiert ist. Da war nichts zwischen. Von daher sage ich immer, bis später. Also bis gleich. Bis gleich, ja. Mehr nicht. Ist ja nichts dazwischen. So, gut, dann führt euch durch die Furt. Macht euch fort. Tschüss. Jetzt mache ich jetzt erst aus.